Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Einen schönen guten Tag. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von die Elite. Das Laberzin. Eure absolute Lieblingsserie im Audioformat mit dem attraktivsten Nerd-Duo Deutschlands mit angeschlossenem Podcast-Format. Dazu gehören meine Wenigkeit, der Auslöser-Jedi und der oft kopierte, nie erreichte Zeilenende. Willkommen. Das Zeilenende. Schön, dass ihr da seid. Glück auf. Ah, herrlich, herrlich, herrlich. Alles neu macht der Oktober oder so, ne? Jetzt sind wir... Keine Ahnung, 8 Jahre alt, wir haben irgendein Jubiläum mit irgendeiner Folge wieder, was sind wir? Wir haben die 450 gefeiert oder sowas, ich habe wieder gnadenlos ja, den Überblick. Ja, von einer sehr, sehr viel langen Zeit, also wir sind ja in der Zwischenzeit schon wieder auf dem Weg zur 460. Folge oder sowas, in bester Manier. Ja, genau, aber wir hatten dementsprechend haufenweise Jubiläen. Ich habe mich gefühlt wie auf dem Hamburger Fischmarkt. Ja, von der 6. Staffel sind wir noch ein bisschen weit entfernt. Aber ja, wir spielen heute ein Quiz und wir machen mal was ganz Neues. Ich darf raten. Genau. Also, wir haben die Aufgaben ein bisschen neu verteilt. Der Aushilfs-Jedi hat hier weiter die Ideen, aber die Vorbereitung macht jetzt ChatGPT. Das ist quasi, müssen wir den zukünftig irgendwie mit anmoderieren? Nee. Okay, der hat ja keine Brauchen wir nicht. Hat ja keine Sprechrolle, ne? Okay. Ja, zur Erklärung, wie wir zur heutigen Folge kamen. Ich hatte die lustige Idee, ein Quiz vorzubereiten. Mhm. Und hatte da einfach mal in das Internet, deswegen haben wir dann auch ChatGPT wohl benutzt. Ich hatte in dieses Internet eingegeben, dass ich doch bitte eine Liste von Serien haben möchte. Und bitte ausgegeben auch, wie viele Staffeln diese Serien haben, um einfach nur das Zeilenende in dieses Quiz zu schicken und natürlich so ein bisschen darüber zu reden, ob eine Serie es wirklich schafft, mehr als 5 Staffeln zu erreichen oder halt mehr oder halt weniger. Und stieß dabei auch auf eine Liste eines Streaming-Anbieters. Also es gab da keine vernünftigen Listen so richtig. Falls ihr welche habt, hey, her damit. Ich bekam dann allerdings eine Liste angezeigt von einem Streaming-Anbieter, der dieses Jahr neue Staffeln von Serien startet. Also die Liste gab es wohl schon zum Jahresbeginn. Und da wurden lauter Serien genannt. Und genau 2 oder 3 hatten mehr als 5 Staffeln. Und dementsprechend war der Fisch natürlich sehr schnell geputzt, weil... Ja, da hätte das Zeilenende quasi genau 2-mal drüber raten müssen, um es zu gewinnen. Ansonsten hätte er immer sagen können, nee, das hat weniger und hätte eigentlich immer gewonnen. Also, nee. Und so, ich hatte diese Idee dem Zeilenende gepitcht und er sagte, naja gut, dann lassen wir doch einfach unseren Chat-Sklaven hier laufen und ich frage dich. Ja, und so fragt das Zeilenende mich. Und jetzt das Schöne, wir haben viele schöne alte Serien, viele, viele schöne neue Serien, hoffe ich doch mal. Einen bunten Mix, vielleicht nicht unbedingt Raumpatrouille Orion, das hatte nämlich, wenn ich es richtig weiß, so 2 Staffeln oder sowas. Ah. Also gar nicht so viel. Eine? Hatte nur eine? Ich meine, es ist nur eine gewesen, das sind nur 8 Folgen. Ah, okay. Ja, das reicht ja reichte ja früher schon für 2 Staffeln. Man hat 4 gedreht, gemerkt, okay, es gibt tatsächlich Irre, die sich das anschauen. Hat es dann nochmal fortgesetzt, hat dann gemerkt, nee, das sind weniger, die es jetzt anschauen, jetzt hören wir damit auf. Also klassischerweise haben TV-Serien ja tatsächlich eher 20 Plus-Folgen pro Staffel gehabt, weil man ja die ganze Zeit von jetzt Herbst bis Frühjahr abdecken musste. Und dafür hat man so um die 20 Folgen gebraucht, ein paar mehr und ein paar weniger. Dank der Streaming-Anbieter gehen wir eigentlich mehr wieder zurück, dass wir weniger Folgen pro Staffel haben. It depends. Kommt immer drauf an, was für eine Serie, wie die Bücher entstehen und so weiter. Ja, aber die klassische Network-Serie, die ja jahrelang dominant war, funktioniert, hat ja nach genau dem Modus funktioniert. Naja, die klassische Network-Serie hat ja immer so 20 bis 22 Folgen, genau. wenn du solche Sitcoms nimmst, weil die ja quasi einmal rundrum laufen mussten von der nach der Pilotphase, dann einmal den Winter durch bis dann eben im Frühjahr. Ja. Mhm. Aber das gilt deswegen ja nicht du beispielsweise bei How I Met Your Mother immer jedes Mal eine Halloween-Folge hattest und mindestens eine Folge, die nicht gezeigt wurde bei How I Met Your Mother am Super Bowl Monday. Also am Montag nach dem Super Bowl, weil da wurde bei CBS quasi anders Zeugs gezeigt. Und die Woche danach gab es dann meistens auch eine Referenz auf den Super Bowl oder auf irgendwas anderes in der Zeit. Also da hast du dann auch so gemerkt und du hattest irgendwie diese Thanksgiving-Zeit. Das heißt, du konntest mit How I Met Your Mother, wenn du das geschaut hast, im Live-Modus quasi, immer an dem Tag, nachdem es kam, hast du quasi wirklich das ganze Jahr durch erlebt. Was ja ganz witzig ist. Wenn du es heute schaust, merkst du so, oh ja, jetzt kommt wieder eine Halloween-Folge, jetzt kommt wieder dies. Das ergibt jetzt, wenn du es jetzt schaust, eigentlich so gar nicht mehr so viel Sinn. Ja, aber das ist ja nicht nur für Sitcoms, das gilt für, wie gesagt, so ziemlich jede Serie, die fürs US-amerikanische Fernsehen produziert worden ist. Plus, was man halt auch nicht vergessen darf, früher gab es ja auch viele Monster of the Week-Serien. Ja. Bei denen du einfach nur gesagt hast, okay, hey, wir haben keine Ahnung. Also Akte X begann ja als Monster of the Week Serie. Das hat ja erst später dann so mit zusammenhängenden Storylines und seiner Schwester und dem Raucher und was weiß ich was und Pipapo zu tun gehabt. Das ging am Anfang noch los mit irgendwelchen komischen Akte X-Fällen, die einfach nur irgendwo auf der Welt passiert sind. Und wer zu dem Zeitpunkt Hoaxilla gehört hat, quasi als die angefangen haben, konnte quasi auch so ein bisschen sehen, dass da ganz viele Sachen, die Akte X vor, wann hat Hoaxilla angefangen? Vor 14 Jahren? Also alles, was in den 90er bei Akte X war, kam dann irgendwann auch bei Hoaxilla als Folge von den ersten anfänglichen Serienteilen. Ja. Also da hast du dann wirklich gemerkt, okay, die haben es dann auch nochmal aufgegriffen, weil die Dinge haben sich dann tatsächlich als Hoax oder als Verschwörungstheorie irgendwie erzählen lassen. Also das war spannend. Genau. Ja, so ist das. Genau. Zum Modus unseres Quiz. Du hast ja schon verraten, wie ich hier auf diese Liste an Serien gekommen bin. Deine Aufgabe wird es zu sein, ich werde die Serie nennen. Du wirst dann sagen, hatte sie 1 bis 4 Staffeln oder hatte sie 5 und mehr Staffeln? Ich werde eine werde eine Strichliste führen, richtig oder falsch. Und wir spielen das Spiel so lange, bis ich keine Lust mehr habe. genau. Okay. Und da du es erwähnt hast, fangen wir leicht an mit How I Met Your Mother. How I Met Your Mother hatten definitiv mehr Staffeln. Die hatten, glaube ich, 9 oder so. Genau. Also ChatGPT gibt dir da recht, die haben es auf 9 Staffeln gebracht. Alle Angaben hier natürlich ohne Gewähr. Ich habe nämlich keine Zeit, das nochmal alles nachzugoogeln. Anders als ich das in meinen Schulungen zu dem Thema erzähle, glauben wir der KI jetzt einfach mal an dieser Stelle. Ja, an der Stelle kann man halt sagen, dadurch, dass ich wusste, dass How I Met Your Mother parallel zu Big Bang Theory und parallel zu Two and a Half Men lief und das wirklich über Jahre hinweg lief, kannst du auch bei Two and a Half Men und bei Big Bang Theory schon mal einen Haken setzen. Es waren auf jeden Fall mehr als 9. Ja, die hätte ich auch nicht abgefragt. Wobei ich ja fast der Meinung bin, dass es fürs deutsche Fernsehen gereicht hätte, eine Staffel How I Met Your Mother zu produzieren. Und die hätte man dann random in beliebiger Reihenfolge immer wieder einfach im Vorabendprogramm von ProSieben zeigen können und niemand hätte es gemerkt, dass da nichts Neues kommt. Na, da hättest du noch eine Staffel Big Bang Theory dazu packen können. Ja, möglicherweise. Bunt im Wechsel, und man hätte auch vielleicht die Simpsons noch dazu nehmen können, die erspare ich dir an dieser Stelle, aber als Rateding, das ist jetzt auch zu einfach. Ja, ich muss dazu sagen, das Schöne, wir haben ja von zusammenhängenden Serien gesprochen und von Monster of the Week. Eine Sache, die übrigens bei Big Bang Theory immer noch sehr, sehr witzig ist, ist Dr. Stephanie. Und Dr. zwar Stephanie. War das eine Person, mit der nicht Sheldon, sondern Howard? Nein. Und auch nicht Raj, sondern ja. Die unwichtige Leonard. Rolle. Genau, Leonard. Leonard hat angebandelt mit einer Ärztin, nämlich Dr. Stephanie, nochmal irgendwas. Heißt das, dass sie die Cello spielt? Auch wie er? Nein. Okay. Die Cello spielen? Nee. Und mit der hat er angebandelt, und die hat dann irgendwann auch Sheldon so als, ja, dann ist sie unsere Bordärztin, wenn das dann passieren sollte. Und das Witzige, diese Figur wurde eingeführt, ich glaube in der zweiten Folge hat er sie dann flachgelegt, und in der Folge danach war sie nicht mehr da. Sie wird nicht mehr erwähnt, sie wird nicht mehr thematisiert, sie ist einfach nur weg. Mhm. Und da hast du dann so diesen Monster of the Week-Effekt. Aber ansonsten haben die es ja wirklich versucht, kontinuierlich durchzuziehen. Aber diese Person ist einfach so verschwunden. Nie wieder erwähnt, einfach weg. Ja, so sind One-Night-Stands halt. Auf jeden Fall, kein One-Night-Stand ist Grey's Anatomy gewesen. Aber hat Grey's Anatomy mehr als 5 Folgen? Oder ist es 1-4? Also mehr als 5 Folgen hat es definitiv. Staffeln, Entschuldigung. Es hat aber auch mehr als 5 Staffeln. Das Ding hat, glaube ich, es ist jetzt auch schon in Staffel 20? Ja. Ja, okay. Dann, genau. Staffel 20. Genau. Und das, obwohl sie zwischendurch mal einen Flugzeugabsturz mit der fast kompletten Crew hatten und dabei auch fast die halbe Crew fast umgebracht wurde. Ja, gut. Ja, also Flugzeugabstürze sind ja manchmal auch für Sachen gut. Beispielsweise auch für die nächste Serie. Wie sieht es denn nämlich mit Lost aus? Lost hatte 6 Staffeln und am Ende waren alle tot. Hatte 7 Staffeln und am Ende waren... Also es hatte auf jeden Fall mehr als 4, definitiv. Auch das ist richtig. Lost hatte 6 Staffeln und, glaube ich, das erste wirklich unbefriedigende Ende einer Serie überhaupt. Einfach, weil es den Erwartungen nicht gerecht werden konnte. Ich glaube, da war das Problem... die haben so viel Grütze hin und her geschrieben. Weißt du, wenn du so Game of Thrones dir durchschaust, kommst du so auf, ja, okay, das ist eine logische Konsequenz. Ein bisschen zu obvious, aber ja, okay. Es ist nicht gut, aber es ist logisch herleitbar. Es geht ein bisschen zu schnell, dass sie durchdreht und bekloppt wird. Das ist so ein bisschen, kennst du, hast du, Die Tribute von Panem-Trilogie so vor Augen. Waren das nicht 4? Aber ja. Ja, es waren 4 Filme, aber 3 Bücher. Waren es nicht auch 4 Bücher? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja, kann sein. Nein, man neigt dazu, gerne auch mal Bücher in 2 Teile zu teilen. Ja, ich weiß, Twilight hat damit angefangen. Ja, nicht nur Twilight, sondern der kleine Hobbit ist ein dünnes Buch und zack, die Wutz hat er da 3 abendfüllende Filme draus gemacht. Ja, das stimmt, aber Twilight hat damit angefangen. Das waren die ersten. Stimmt, das waren dann die letzten beiden Filme bis zum Abwinken. Genau, bis zum Ende der Nacht Teil 1 und Teil 2. Das war das 4. Buch und sie haben daraus 2 Filme gemacht. Also gibt es 5 Filme? Es gibt 5 Filme, ja. Ah, okay. Na gut. Wo wollte ich jetzt hin? Nach Hause. Ach so, ja, genau. Und bei Lost war es einfach so, dass sie viel zu viel Grütze, glaube ich, zusammengeschrieben haben und dann irgendwann bemerkt haben, scheiße, wir kriegen gar keine logische Konsequenz mehr hin. Und die Leute wollen jetzt aber irgendwann mal ein Ende, ein logisches. Und deswegen beenden viele Serien jetzt ihr Dasein nach der zweiten Staffel bei einem Streaming-Anbieter und haben dann einfach gar kein Ende. Ja, wobei das liegt, glaube ich, mehr so an eiskalter kapitalistischer Logik, weil man damit keine neuen Kundinnen und Kunden, mit einer dritten Staffel bindet man keine neuen Kundinnen und Kunden mehr an sich. Damit ist das natürlich sehr uninteressant. Ich meine, es gibt einen Film, der meine Kindheit so die letzte Unschuld geraubt hat. Und zwar Mario Bros. Ah. Denn Mario Bros. Endet damit, dass Prinzessin Daisy bei den beiden Klempnern wieder aufschlägt und sagt, ihr werdet nicht glauben, was passiert ist. Und Mario nimmt seinen Gürtel und sagt, ich glaub's, und hilft ihr dann bei was auch immer, wir wissen es nicht, denn einen zweiten Teil gab es nicht. Und wenn man bedenkt, welche Kapriolen der Teil 1 hatte, dann, ja. Tja. So ist das. Nun gut. Also das lief ja bislang gar nicht gut für dich. Ich bedauere, dass ich die Mario-Serie jetzt nicht dabei habe. Aber erhöhen wir den Schwierigkeitsgrad mal ein bisschen und wechseln zu einer Serie, die tatsächlich nicht 20+ Folgen pro Staffel hatte, und gehen zu Sherlock. Boah. Sherlock. Boah. Das Schöne ist, das habe ich nicht gesehen. Also ich habe auch Lost übrigens nicht gesehen, aber ich habe Sherlock auch nicht gesehen. Okay. Dafür weiß ich allerdings, dass es einen Arsch voll guter T-Shirts davon gab. Mhm. Also dieses I'm Sherlocked. Aber ich folge jetzt mal einfach der Logik, dass du nicht ewig in 3 Tage viele Serien nimmst, die über 5 hatten, und behaupte jetzt einfach mal, Sherlock hatte 4? 3? Staffel 4? Ja, also auf jeden Fall unten. Ja. Also Sherlock hatte tatsächlich 4 Staffeln und ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich, dass es auch fast geschummelt ist, weil die 4. Staffel Sherlock aus 2 Folgen bestand. Wow. Also die einzelnen Folgen bei Sherlock waren immer so Tatortlänge. Deshalb haben die in Deutschland, glaube ich, auch sich gar nicht an irgendeine Staffellogik gehalten. Und ja, die 4. Staffel hatte nur noch, das wollten sie halt noch machen, aber Benedict Cumberbatch ist damit so endgültig eigentlich durchgebrochen und hatte dann auch gar nicht mehr so viel Zeit. Okay. Deshalb gab es da nicht mehr so viel. Naja, es gibt ja Podcasts, die wegen einer einzigen Folge eine neue Staffel begonnen haben. Ich sage dazu jetzt nichts ohne meinen Anwalt oder eine gute Scheibe Cheddar vielleicht alternativ. genau. Gut. Cheddar ist ja quasi britischer Käse. Wir waren jetzt gerade in Großbritannien, bleiben wir in Großbritannien. Und dann darfst du mir erzählen, wie viele Staffeln das Gangster-Epos Peaky Blinders hatte. Das ist ja ein Begriff? Was? Nee. Okay. War ganz großes Ding vor einigen Jahren, hat so diesen 20er-Jahre-Look und Schick wieder populär gemacht, so mit Schlägerkappen und Anzüge, erzählt die Geschichte so einer Gangsterbande in Birmingham. Ist das so ein bisschen auf, ist es von den modernen Streaming-Plattformen schon? Ja, das ist noch. Boah, das ist irgendeine, das ist HBO, glaube ich. Weil es gab ja es gab ja dieses Lock, Stock and a Smoking Gun, also diese aus dieser Bube, Dame, König, Gras Geschichte heraus. Also von Guy Ritchie. Ja. Aus diesem Universum, der hat ja mehrere Filme gemacht, Snatch und so weiter und so fort. Das ist ja auch alles diese Londoner Geschichten da drumrum, um Gangster und sowas. Da gab's auch eine Serie, Lock, Stock and a Smoking Gun. Und da habe ich auch, deswegen dachte ich vielleicht möglicherweise in der Richtung. Nee, das ist jetzt so die letzten paar Jahre auch gelaufen. Sehr brutal, sehr dreckig, sehr arbeiterschichtig. Gut, also. Aber ja, ziemlich dann, populär auf jeden ich, Fall. Ich kann nur raten. Ja, das macht nichts. Naja, da bin ich mal picky. ein picky Blinder. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenn es gut war, dass es mehr Staffeln hatte als 4. Also, keine Ahnung. Peaky Blinders ist 6 Staffeln gelaufen und jetzt unlängst, glaube ich, letztes Jahr zu Ende gegangen. Wo lief das denn? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es eine HBO-Serie war. Ja, aber bei welchem Streaming-Anbieter kriegt man das? Also, ich habe es auf Sky geschaut. Ach so, okay. Dann habe ich ja eh keine Chance, weil da gucke ich nichts. Peaky Blinders, ja. Gangs of Birmingham. Oh, es ist schön, es ist eine britische Dramaserie gewesen. Das siehst du. Cillian Murphy hat die Hauptrolle gespielt. Ich weiß, ja, keine Ahnung, ist im deutschen Free TV auf jeden Fall gelaufen auch. Und wo sonst noch, weiß ich nicht. War unter Serien-Aficionados, wie man das so schön sagt. Aber ein ziemliches Ding. Wie steht's denn jetzt eigentlich? 5-0. Wow. Ja. Und das obwohl ich sogar mal raten musste. Ja, dafür war der Rest ja quasi geschenkt. Ja, Selbstläufer. Geschenkt. Was haben wir denn hier noch? Gut, wir haben tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, ja tatsächlich noch nicht über eine Serie von einem Streaming-Anbieter gesprochen, richtig? Ja, richtig. Richtig. Also müssen wir doch über die Serie von einem Streaming-Anbieter sprechen, nämlich The Crown. Wie viele Staffeln hatte The Crown? Das ist gemein. Warum? Weil ich jetzt sogar sagen könnte, die Liebste guckt's. Ja. Ich hoffe, sie hört diese Podcast-Folge nicht, damit es für dich nicht so peinlich wird. The Crown. Ja, warte mal, also The Crown geht ja echt ewig in 3 Tage vorher los. Ich habe mal 2, 3 Folgen so ein bisschen mitgeguckt. Okay. Hat's dir gefallen? Offenbar nicht. Nee. Zu viel? Also, zu viel boulevardeskes Aufarbeiten von Dianas Geschichte vor allem. Ah, okay. Und dadurch, dass ich so ein bisschen ich hatte halt diese ganzen Schundblätter ja auch durch meine Großmutter so ein bisschen im Blick immer wieder mal. Mhm. Und die Gala gab's bei uns zu Hause auch und dadurch hatte ich natürlich auch solchen Quatsch. Mhm. Also, The Crown. Also, wahrscheinlich hat das Ding 25 Staffeln, so viel Zeugs, wie es zu erzählen hat. Mhm. Weil das Tempo, in dem es erzählt, ist es echt langsam. Ja. Und deswegen gehe ich davon aus, dass es definitiv mehr als 5 Staffeln hat, oder mehr als 4 auf jeden Fall. Ja. Möchtest du einen, wie wir Briten zu sagen pflegen, educated guess abgeben, wie viele Staffeln es gibt? Verrätst du mir, wie viele Folgen es hat? Das sind etwa immer 10 Folgen, eine Stunde, meine ich. 127. Also das Erzähltempo war wirklich in Echtzeit, wie ich's. Nee, keine Ahnung. Okay, eine Stunde, 10 Folgen macht, keine Ahnung, 6, 7? Ja, es hat tatsächlich 6 Staffeln. Wow. Und das liegt daran, dass das Erzähltempo zwar sehr langsam ist, sie aber den Cast einfach immer neu besetzt haben. Im Prinzip, The Crown erzählt ja das Leben der Königin Elisabeth II. Und die hatte ja so 6 Jahrzehnte und sie haben sie dann, die ersten 2 Staffeln hat sie dann eine Schauspielerin gespielt, die haben sie dann ein bisschen älter geschminkt und dann haben sie tatsächlich den kompletten Cast ausgewechselt, die Leute dann quasi 10 Jahre älter spielen konnten oder 20 Jahre älter. Okay. Das war tatsächlich eine kreativ tatsächlich sogar sehr interessante Entscheidung. Freaky. Gut. Dann machen wir mit einer Serie weiter, die auf jeden Fall Geschichte in Sachen Streaming geschrieben hat. Und wir sprechen darüber, wie viele Staffeln House of Cards hatte. Boah. House of Cards. Das ist das Ding mit seiner Schmuddeligkeit gewesen. Ja, das ist quasi im Prinzip das Playbook für die Präsidentschaft von Donald Trump gewesen. Ich überlege gerade. House of Cards hat ja tatsächlich, wenn ich es richtig weiß, nachdem er ausgestiegen ist, ja, aussteigen musste, ja, nochmal mindestens 2-3 Staffeln gehabt. Und damit. Mhm. Und ich weiß, dass er definitiv nicht in der ersten Staffel ausgestiegen ist. Damit sind wir ja schon bei mehr als 4. Mhm. Oder? Damit, wenn er mehr als eine Staffel gespielt hat und sie noch 2-3 Staffeln produziert haben, nachdem er ausgestiegen ist, dann wären wir bei irgendwas zwischen 4 und 5, wenn ich das richtig gerechnet habe. Und ja, oder ich glaube, mehr. Er ist in der dritten, nach der dritten Staffel musste er gehen und dann haben sie auf jeden Fall mehr als eine nochmal gedreht. Okay. Oder? War das nicht so? Also ich geh jetzt mal davon aus, dass es auf jeden Fall mehr war. Okay. Das ist auf jeden Fall richtig. Und es waren 6 Staffeln, die sie produziert haben. Wow. Tatsächlich aber meine ich nur die letzte ohne ihn. Da ist er dann irgendwie gestorben und seine Frau war ja auch seine Vizepräsidentin. Das haben sie ja, doch, war seine Vizepräsidentin dann am Ende und dadurch wird sie dann Präsidentin. Also dann bringe ich es durcheinander. Ich weiß nur, wir haben Designated Survivor nämlich geguckt. Okay. Und Designated Survivor hatte, wenn ich es richtig weiß, 3 Staffeln. Ja. Und endete dann und ich hatte jetzt irgendwie quasi so dieses House of Cards, Designated Survivor hatten alle 3 Staffeln und dann ging es nochmal weiter irgendwie. Egal. Mhm. Wurscht. Gut. Jo. Also von einem Klassiker zum anderen. Wie viele Staffeln hatte denn The Twilight Zone, die Originalserie? Boah! wo lief das denn damals im Original? Fernsehen. Ja, aber ist es Englisch? Ist es Deutsch? Das ist Deutsch, Englisch. Englisch oder Amerikanisch? Das lief in... Das ist eine US-amerikanische Serie, meine ich. Ich versorg dich gerade mit der, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel geöffnet. Das ist USA. Genau, eine Science-Fiction-Anthologieserie mit, eine Anthologie-Fernsehserie mit Mystery- und Science-Fiction-Elementen. Und ich die lief auf CBS und die Erstausstrahlung war auf deutsches Fernsehen, das ist das erste. Gut. Okay. Dann kann die gar nicht so viele Staffeln haben. Weil die ist doch von 84, 85, 86, nein, so von dem, in dem Dreh. 1959 Erstausstrahlung. Es gab dann, das Format ist mehrfach neu aufgelegt worden. Wir sprechen aber tatsächlich über den ersten Run dieser Serie. Es gab, das verrate ich dir auf jeden Fall. Also 1959 war die Erstausstrahlung der allerersten Folge. Es gab dann von 85 bis 89 ein Remake. Dann gab es nochmal Anfang der 2000er eine Staffel. Und dann haben sie das nochmal Ende der 2010er Jahre probiert. Ja, aber warte, wenn du sagst, 85 bis 89 lief das, deswegen überlege ich nämlich gerade, weil ich weiß, dass es 84, 85, 86 irgendwie so, da lief das Ding, was ich irgendwann mal mitbekommen habe. Das lief aber auch nicht lange, weil ich es 89, also man hat ja so ein bisschen mitbekommen, worüber die Leute quatschen. Mhm. Und Twilight Zone war nicht so lange ein Thema. Also das kann ich dir auch verraten, weil darum geht's ja nicht. Dieser zweite Run der Serie hatte, der lief von 85 bis 89 in 4 Staffeln. Okay. Aber der baute nicht drauf auf. Verzeihung, Korrektur, es waren sogar nur 3 Staffeln, die aber über 4 Jahre liefen. Es ist ja eine Anthologieserie. Also so ein bisschen wie, also lose nur das gleiche Thema. Ja, wie Black Mirror, klar. Genau, danke, das war der Name der Serie, der mir nicht einfällt, der da populär für ist. Boah, dann, ich glaube, dann waren es auch auf jeden Fall unter 5. Da werden sie dann irgendwie, keine Ahnung, so 10 Folgen irgendwie. Also, ich dachte nämlich immer, Twilight Zone klingt immer so nach riesig, aber eigentlich. Nee. Das waren weniger als 5. Das ist leider dein erster falsch. Tatsächlich, ich hätte dir, wenn du mich nicht dazu gezwungen hättest zu recherchieren, hätte ich dir den Punkt gegeben, weil ChatGPT behauptet hat, dass es 4 Staffeln hat. Ich habe gerade nebenbei recherchiert und mir die Episodenliste aufgerufen in der Wikipedia, weil ich eher beim Klicken war und es hatte 5 Staffeln. Weiß, wie viele Folgen hat es denn dann gehabt? Das habe ich jetzt wieder zugemacht, aber es waren viele. Steuerung, Shift und T. Damit öffnest du den letztgeschlossenen Tab. Steuerung, Shift und T. Staffel 5 lief bis zum 19. Juni 1964. Das war die letzte Folge. Die hieß Eine schönere Welt und war die 156. Folge der Original, wow, der originalen Twilight Zone. Ja, das war ein ziemliches Ding. Okay, krass. Okay. Ja, okay. Ah, Staffel 4 war tatsächlich relativ kurz. Es waren dann nur 12 Folgen. Ja, okay. Macht ja nichts. Aber ja, cool. Dann genau. Ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Ein weiterer Fehler war ja, dass Firefly irgendwann mal abgesetzt wurde. Die Frage ist, nach wie vielen Staffeln? Firefly. Und wie erwischte mich auch auf der Kalten? Ich habe auch das nicht gesehen. Aber das ist ja. Kann nur raten. Es ist ja ein Begriff grundsätzlich. Eine Fliege, die brennt. Firefly ist wörtlich ist übersetzt ist Glühwürmchen. Ah, das ist irgend so ein Superhelden-Gedödel. Nee. Science-Fiction-Serie von Joss Whedon mit Nathan Fillion in der Hauptrolle. Nicht gesehen. Okay, das ist traurig. Ich schaue nicht so viele Serien tatsächlich. Deswegen, eigentlich hatte ich ja das Quiz für dich vorgesehen, weil du ja mehr der Serien-Aficionado bist. Skandal. Aber gut, wenn du zu Recht sagst, es ist abgesetzt worden, und zwar traurigerweise, dann wird es natürlich definitiv unter 5 Staffeln gehabt haben. Also ich würde auch über fast jede Star Trek-Serie sagen, dass sie zu Unrecht abgesetzt worden ist, selbst wenn sie 7 Staffeln hatte wie Deep Space Nine. Hatten nicht ganz viele Star Trek-Serien sogar 7 Staffeln? 3. Wenn man sich betrachtet, wie viele Star Trek-Serien es gibt, ist das nicht mehr die Mehrzahl, glaube ich. Okay. Weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Star Trek-Serien es bald gibt. Also ich dachte, es gab Raumschiff Enterprise. Hatte 3 Staffeln. Dann gab's The Next Generation, dann gab's Deep Space Nine, dann gab's Voyager. Die hatten alle 3. Alles, was nach Voyager 7 Staffeln. Kam, ist. Ja, und alles, was nach Voyager kam, ist einfach nur Star Trek, der letzte Rest. Es gab danach noch Enterprise, auf jeden Fall, was noch so die Originalmacher waren. Das hatte 4 Staffeln. Und dann gab es sehr lange. Ich dachte einfach, alles, was jetzt danach kam, ist einfach nur Star Trek, und jetzt geht's, wir machen jetzt. Das ist so wie Windows 10. Dass das letzte Windows ist, außer natürlich, dass es Windows 11 gab. Also ich persönlich finde, dass man sich Strange New Worlds tatsächlich sehr gut anschauen kann. Okay. Nein, es gibt ja auch noch Picard. Ja, davon sollte man sich die 3. Staffel nur anschauen und sich die ersten beiden sparen. Ja. Okay. Dann, wie schaut's aus? Wir waren jetzt wo? Wir waren bei Firefly. Ja, und ich sagte unter 5. Unter 5, okay. Ja, das ist richtig. Firefly hat tatsächlich nur eine einzige Staffel bekommen. Was wirklich traurig. Da war das Glühwürmchen aber ganz schnell ausgebrannt. Wirklich traurig. Also je häufiger ich es mir auch anschaue, desto unverständlicher ist es mir, dass diese Serie abgesetzt worden ist einfach. Es war so viel Richtiges an der Serie dran. Aber wo wir gerade von Joss Whedon-Serien sprechen, wie viele Staffeln hatte denn Buffy im Bann der Dämonen? Da sind wir tatsächlich bei der klassischen Monster of the Week. Ja, wobei Buffy immer auch so einen losen Handlungsbogen hatte. Ja, aber erst hinten raus, oder? Am Anfang war es eine Monster of the Week. Weil ich weiß, am Anfang habe ich da tatsächlich so ein paar Sachen noch gesehen. Nee, also. Und dann irgendwann nicht mehr. Also auch die erste Staffel hatte schon so ein verbindendes Element. Da haben die gegen irgend so einen uralten Vampir gekämpft. Aber da hatten sie noch sehr viel mehr Monster of the Week Elemente als später. Okay. Also ich weiß, dass Buffy auch ewig in 3 Tage lief. Aha. Und wenn man bedenkt, dass es eine amerikanische Serie ist, die quasi so in diesem amerikanischen Serienmodus produziert wurde, muss sie auf jeden Fall mehr als 4 Staffeln haben. Also, keine Ahnung. 6, 7, 8, 9. Ja, vielleicht 6, weil 666, weißt du? Ja, 666. Es wäre sehr schön gewesen, aber sie kommen tatsächlich sogar auf 7 Staffeln. Mhm. 7 Staffeln und dann gab es ja noch mit Angel ein Spin-off. Genau. Ja. Und es gab quasi, Joss Whedon ist ja auch Comic-Buchautor, es gab noch quasi 2 Staffeln als Comic-Fortsetzung. Huhu. Ja. Ja, also es steht aktuell 9-1, das heißt, wir haben 10 Serien gespielt. Mhm. Wir müssen ja immer eine ungerade Anzahl an Serien spielen. Mhm. So will es das Gesetz. Deshalb als letzte Frage an dich. Wir verbinden, dieser Podcast hat ja überhaupt gar nichts mit Serien zu tun. Also wir haben ja noch nie irgendwelche Serienreminiszenzen und Verbindungen zu gar nichts gehabt. Deshalb kann ich jetzt leider keine Anspielungen machen, aber ich kann dich immerhin noch fragen, wie viele Staffeln denn Babylon 5 hatte. Okay. Babylon 5. Ja. Ich glaube, es waren gar nicht so viele. Aber wenn es richtig gemacht wurde, hat es wenigstens 5. lass mal überlegen. Bruce Box. Ich hab mal irgendwann bei so einem komischen Babylon 5 Podcast reingeschaut. Und die haben dann irgendwann einfach, weil es nichts mehr gab an Babylon 5, ja, haben die, glaube ich, irgendwann anderen Quark behandelt. Okay. Und sich über andere Grütze ausgetauscht. Und deswegen glaube ich, es waren weniger als 5. Sagst also du auch, dass es weniger als 5. Ja, das glaube ich. Ich glaube, Babylon 5 hat auch nicht mehr verdient. Also, weil Battlestar Galactica hatte ja auch. Und abgesehen davon, wenn ich falsch liege, wäre das ja richtig, dass ich falsch liege. Denn ich muss bei Babylon 5 falsch liegen, denn man kann bei Babylon 5 nur falsch liegen. Kampfstern Galactica hatte nur 2 Staffeln. Nein, Babylon, Battlestar Galactica, diese in den 2000ern? Ja, du redest von dem Remake. Ich war bei der Originalserie. Ich meine, da waren es 2 Staffeln. Keine Ahnung. Ich hab beides nicht wirklich. BSG später hatte, glaube ich, 4 Staffeln. Ich habe sie beide gesehen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und die Network-Chefs waren sehr lange deiner Meinung, nämlich dass Babylon 5 nur 4 Staffeln verdient hätte, weshalb man versucht hat, alle möglichen Handlungsbögen zum Abschluss zu bekommen, total überrumpelt. Und dann hat man, Eine Folge in die fünfte Staffel gepackt. Nein, dann hat man gesagt, Überraschung, ihr habt doch noch Geld für eine fünfte Staffel. Und deshalb ist die fünfte Staffel eigentlich total mies, weil alle wesentlichen Fragen beantwortet sind. Aber man hatte ja noch irgendwie so eine Staffel. Ja, das heißt, die Antwort war falsch. Babylon 5 hatte in der Originalserie fünf Staffeln. Und dann gab es noch eine Spin-Off-Serie, ein paar Fernsehfilme und JMS ist wohl im Gespräch, eine Zeichentrickserie in diesem Universum jetzt zu machen. Aber das ist auch schon seit 20 Jahren ein Gerücht. Gut, also steht es 9-2. Es steht 9-2. Du hast glorreich und herausragend gewonnen und jetzt wissen wir auch, warum du normalerweise die Quizformate moderierst. Ja, das Witzige war halt, dass das tatsächlich die Serien, die da irgendwie, die ich wusste, haben ja gepasst. Also ich hätte wahrscheinlich mit Wissen gewonnen und habe dann ja noch raten können. Und dadurch, dass du ja eine 50-50-Chance hast beim Raten. Ja. Ja. So ist das. Möchtest du deinen Sieg jemandem widmen? Nö. Ich grüße keinen. Okay, dann würde ich dir jetzt noch die Bühne überlassen. Du kannst hier an dieser Stelle, wenn du niemanden grüßen möchtest, trotzdem irgendwie famous last words sagen, die du vielleicht auf deinem Grabstein gemeißelt haben möchtest, während ich aus dieser Folge langsam raussneake und allen Elite-Bombardantinnen, Elite-Bombardanten und Elite-Bombardhunden noch einen schönen guten Morgen, guten Abend und eine schöne gute Nacht wünsche. Guck doch einfach mal wieder einen Film oder lest ein gutes Buch, so eine Serie durchbingen. Ach komm. Oder wenn ihr schon viel zu viel Zeit habt, dann schaut euch doch mal ein gutes Computerspiel an. Da könnt ihr dann wenigstens ja selbst noch ein bisschen Zeit reinhängen. In diesem Sinne, tschüss.